durch die Stadt, dann nur noch mit Mähdrescher. Der schlägt nach links aus und nach rechts, also kommt bitte nicht näher. Ich weiß, das ist nicht fair. Schließt sich habt ihr nie wirklich schlecht von mir geredet. Ich bin den meisten von euch nur völlig unbewusst begegnet. Und trotzdem seid ihr die Steine der Mauer meiner Isolation. Ihr seid die Steine der Mauer meiner Isolation. Liegt das nur daran, dass ich nicht allen gleichzeitig den Rücken zudrehen kann? Ihr umschließt mich, ihr seid die Steine der Mauer meiner Isolation. Ihr seid die Steine der Mauer meiner Isolation. Stärker spür ich die Einsamkeit. Je mehr Leute ihr seid, desto stärker spür ich die Einsamkeit.